Kapitel 35 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Brutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An Dahlmann. Jena, den 16. November 1812. In diesem Kreise trauter Zecher, bei diesem bangen Abschiedsfest, ein letzter Gruß, ein letzter Becher, dem Manne, der uns heut verlässt. Dem heut, nach mancher stummen Klage, nach mancher kummervollen Nacht, dem heut, nach manchem trüben Tage, die Sonne der Erfüllung lacht. Ein Abschiedsfest, und dennoch kränze die Hoffnung dieses letzte Mal, ein Abschiedsfest, und doch kredenze die Freude lächelnd den Pokal. Denn den mit Schmerzen wir verlieren, den heut die Götter uns entziehen, ihn nennt die Welt aufs Neu den ihren, und die Geschichte fordert ihn. Du gehst, o Freund, aus unserer Mitte, du, von dem Schicksal selbst geweiht, mit männlichem, mit tapferm Schritte, du gehst aufs Schlachtfeld unserer Zeit. Du weißt es selbst, die Welt will Fehde, des Friedens Ölblatt ist verdorrt. Wohlan, auch du mit freier Rede, o kämpf auch du mit freiem Wort. Geh hin, o Freund, bei deinem Namen, wie werden alle Herzen weit. Geh hin, o Freund, und streu den Samen, den köstlichen der künftigen Zeit. Sei ein Pilot im Sturm der Wogen, ein Blitz, der durch die Wolken bricht. Sei du ein Stern am Himmelsbogen, ja sei du selbst. Mehr braucht es nicht. Dem alle Herzen ängstlich schlagen, den die Orakel prophezeien, er muss ja tagen, der Tag der Zukunft bricht herein. Der Hort der Freiheit wird gehoben, der Turm des Rechtes soll bestehen, und über alle, hoch von oben, das Banner des Gesetzes wehen. So lasst uns froh die Gläser leeren, und drückt noch einmal ihm die Hand. Es gilt dem Manne, den wir ehren. Es gilt dem deutschen Vaterland. Es gilt dem kommenden Geschlechte. Es gilt dem künftigen Morgenrot. Der Freiheit gilt es und dem Rechte. Es gilt dem Leben und dem Tod. Ende von Kapitel 35.